Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Nordkoreas Spiel mit dem atomaren Zündholz oder wie Kim Jong-il lernte, die Bombe zu lieben. Eine Sendung von Martin Fritz. Wohin man in Nordkorea schaut, überall wird marschiert, überall wimmelt es vor Uniformen. Die wenigen Fahrzeuge sind meistens vom Militär. In den Limousinen sitzen vor allem Offiziere. Nordkorea ist die am meisten militarisierte Gesellschaft der Welt. Mehr als 1 Million Nordkoreaner, rund 5% der Bevölkerung, stehen unter Waffen. Wäre die Bundeswehr genauso groß, hätte sie eine Stärke von 4 Millionen Mann. Marschmusik ist der ständige Begleiter der Nordkoreaner. Seit Jahrzehnten leben sie in einem Zustand permanenter Mobilmachung gegen ihre zwei angeblich größten Feinde, nämlich Japan, die frühere Kolonialmacht, und die Vereinigten Staaten, der Gegner im Koreakrieg. Deshalb heulen seit Anfang Februar jeden Morgen um 10 Uhr die Sirenen in der Hauptstadt Pyongyang, als Übung für den Fall eines amerikanischen Angriffs. Fast täglich warnt die Propaganda davor. Immer wieder heißt es, die USA wollten sogar Atombomben werfen. Zugleich droht das Regime selbst mit einem Krieg als Antwort auf jeden politischen Druck. Man habe das Recht auf Präventivschläge. Neue Raketen werden getestet. Nordkoreanische Kampfbomber verletzen den südkoreanischen Luftraum und bedrängen über internationalen Gewässern einen amerikanischen Aufklärer. Dem ausländischen Beobachter fällt es schwer, dieses Verhalten von Nordkorea zu verstehen. Was will die Führung mit ihren riskanten Provokationen und ihrer martialischen Rhetorik erreichen? Die naheliegendste Antwort klingt einfach und schlüssig. Nordkorea will direkte Gespräche mit den Vereinigten Staaten, will einen Nicht-Angriffspakt. Das haben Pyongyangs Diplomaten immer wieder öffentlich verlangt. Die militärischen Muskelspiele dienen dazu, die USA zum Verhandeln zu zwingen. Aber das sei längst nicht alles. Dahinter stecke eine langfristige Strategie, meint Kim Jong-chol vom Zentrum für koreanisch-amerikanischen Frieden in Tokio. Der gebürtige Koreaner lässt sich als inoffizieller Sprecher von Nordkorea bezeichnen. Und Pyongyang hat nie dagegen Einspruch eingelegt. Nordkoreas Ziel, Kim Jong-ils Ziel, ist nicht ein Friedensvertrag. Auch nicht diplomatische Beziehungen mit den USA. Nein, Kim Jong-ils Absicht ist es, den amerikanischen Faktor in der Region zu neutralisieren. Das heißt, den Abzug der US-Truppen aus Südkorea zu erreichen. Ein Friedensvertrag, ein Nicht-Angriffspakt, diplomatische Beziehungen, das sind alles nur Mittel zu diesem Zweck. Aus Sicht von Kim Jong-il sei die Kanonenboot-Diplomatie der Vereinigten Staaten die eigentliche Ursache für die Teilung der koreanischen Halbinsel. Wenn man diese Ursache beseitige, sei der Weg für die Wiedervereinigung frei. Aus nordkoreanischer Sicht habe die koreanische Frage drei Aspekte. Erstens gäbe es keinen ideologischen Konflikt zwischen Nord- und Südkorea, deshalb müssten sich beide Koreas gegen die USA verbünden. Zweitens gäbe es einen militärischen Machtkampf zwischen dem koreanischen Volk und ausländischen Mächten, nämlich den USA und Japan, deshalb müsse Nordkorea eine überdimensionale Militärmaschine aufbauen. Drittens müsse sich das koreanische Volk vereinen und in seiner Außen- und Verteidigungspolitik vom Ausland unabhängig werden. Kim Jong-chol? Kim Jong-il ist kein Sozialist. Er ist zuallererst ein koreanischer Nationalist, danach ein koreanischer Nationalist, auch drittens koreanischer Nationalist und auch viertens ein koreanischer Nationalist. Erst an fünfter Stelle ist er Sozialist, an sechster vielleicht Kommunist. Die wichtigste Eigenschaft von Kim Jong-il ist, er ist ein Nationalist. Seine nationalistischen Ziele verfolge Kim Jong-il mit einer dreiteiligen Militärstrategie. Mit einer Armee, die sich wie ein Igel verteidige, mit einem atomaren Potenzial so tödlich wie ein Skorpion und mit genug Raketen, um wie eine Hornisse zuzustechen. Diese Strategie gehe zwar auf Kosten der Wirtschaft, aber sie habe die gewünschten Ergebnisse gebracht. Nordkorea sei heute nach den USA, Russland und China die vierte Interkontinentalraketenmacht. Der kleine Bergstaat könne einen atomaren Angriff überleben und mit seinen Raketen zurückschlagen, sagt Kim Jong-chol, der sich mit engen Kontakten zur Führung in Pyongyang brüstet. Sollte diese Analyse stimmen, dann erscheint das Atomwaffenprogramm der Nordkoreaner in einem ganz neuen Licht. Denn wenn die koreanische Frage eine militärische ist, dann hat die Atombombe auch einen militärischen Zweck, nämlich das Abschreckungspotenzial der Streitkräfte zu erhöhen. Mit Atomwaffen ist die Drohung, die südkoreanische Hauptstadt Seoul, die nur 50 Kilometer hinter der innerkoreanischen Grenze liegt, zu vernichten, noch glaubwürdiger. Nordkorea ist ein atomar bewaffneter Geiselnehmer der 12 Millionen Einwohner von Seoul und der 37.000 Mann starken US-Truppen, die hinter der innerkoreanischen Grenze stehen. Der Koreakenner Patrick Köllner: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen zynisch, aber wir können feststellen, dass auf der koreanischen Halbinsel das Prinzip der Abschreckung funktioniert. Denn Nordkorea schreckt erfolgreich die Vereinigten Staaten vor einem Militärangriff ab. Die andere Erklärung für die zwei Atomprogramme, also die Plutoniumproduktion und die Urananreicherung, ist die bekanntere. Nordkorea benutzt die Atomwaffe als Trumpfkarte, um seine außenpolitische Isolation zu überwinden. Dieses Ziel hatte der nordkoreanische Führer Kim Jong-il nach seiner offiziellen Machtübernahme vor 5 Jahren zunächst auf diplomatischem Weg verfolgt. Mit einem innerkoreanischen Gipfeltreffen antwortete er auf die Entspannungsangebote des südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung. Mit einer Entschuldigung gegenüber Japan für die Entführung von japanischen Staatsbürgern wollte der nordkoreanische Führer die Grundlage für diplomatische Beziehungen mit dem früheren Kolonialherren schaffen. Schließlich sollte eine Abmachung über friedliche Koexistenz mit den USA, unterschrieben von der damaligen Außenministerin Albright, den Weg für ein normales Verhältnis zu Washington bahnen. Diese außenpolitische Öffnung sollte Nordkorea von seinem Paria-Status befreien und ihm billiges internationales Geld für seine bankrotte Wirtschaft verschaffen. Vor diesem Hintergrund sei der plötzliche Kurswechsel der nordkoreanischen Führung und ihre Rückkehr zu alten aggressiven Verhaltensmustern sehr überraschend gekommen, gibt die südkoreanische Politologin An Jung Lee von der Universität Halle zu bedenken. Im Sommer 2002 befand sich ja Nordkorea eigentlich auf dem Weg eher zur Normalisierung oder Integration in die Weltgesellschaft. Ne? Und dass im Herbst dieser Schritt kam, ist es schon eine erstaunliche Entwicklung gewesen. Da muss man sich auch fragen, warum die USA diese Position plötzlich eingenommen hat. Also man darf nicht nur auf Nordkorea einschlagen, dass die Unberechenbarkeit oder dass die gemeingefährlich sind. Tatsächlich hatte die Bush-Administration sich schnell von der Clintonschen Nordkorea-Politik verabschiedet. Pyongyang hatte 1994 in einem Rahmenabkommen mit den sogenannten KEDO-Staaten, das sind Südkorea, Japan, die USA und die EU, versprochen, sein Plutoniumprogramm einzufrieren. Dafür sollte es von den Vereinigten Staaten 500.000 Tonnen Heizöl jährlich und von KEDO 2 Leichtwasserreaktoren bekommen, die wenig waffenfähiges Spaltmaterial erzeugen. Nur halbherzig hielten beide Seiten ihre Zusagen ein. Das Heizöl kam zwar, aber der Bau der Kernkraftwerke verzögerte sich um mehrere Jahre und Nordkorea begann offenbar bereits früh mit der Urananreicherung, wahrscheinlich mit pakistanischer Hilfe. Präsident Bush lieferte zwar weiter Heizöl, reihte Nordkorea aber in die Achse des Bösen ein und setzte es auf die Liste der Staaten, die man mit Atomwaffen angreifen könnte. Auf diese amerikanische Kehrtwende habe Nordkorea nur reagiert, so die eine Erklärung für die offene Wiederaufnahme des Atomprogramms. Allerdings wird dabei gerne übersehen, dass Kim Jong-ils Charmoffensive ohnehin kaum Früchte getragen hatte. Südkorea investierte trotz Entspannung nur zögerlich in Nordkorea und Japan empörte sich über die mutmaßliche Ermordung einiger Entführter und verweigerte bessere Beziehungen. Auch diese Enttäuschungen dürften dazu geführt haben, dass Pyongyang wieder auf seine jahrelang erprobte Guerillataktik setzte, mit der maximalen Drohung vom totalen Krieg maximale Hilfe zu erpressen. Der südkoreanische Politikwissenschaftler Lee Jeon-won: Nordkoreas Politik war es immer, Südkorea und die USA mit ihrem Atomwaffenprogramm massiv unter Druck zu setzen. Dadurch bekam das Regime ein sehr teuflisches Image. Aber dieses destruktive Verhalten hat einen konstruktiven Zweck. Auf diese Weise signalisiert Nordkorea nicht seine Bereitschaft zum Angriff, sondern seinen Willen, die Beziehungen zu normalisieren. Dank dieser Erpressungsstrategie kann Nordkorea seine Nachbarn wieder gegeneinander ausspielen. Russland und China wollen den amerikanischen Einfluss in der Region zurückdrängen und lehnen deshalb ein hartes Vorgehen gegen Pyongyang ab. China und Südkorea fürchten den Kollaps des stalinistischen Regimes, China hat Angst vor Flüchtlingswellen, Südkorea vor hohen Wiedervereinigungskosten. Vor allem in Seoul ist man deshalb auf einen Beschwichtigungskurs eingeschwenkt. Man redet die Spannungen herunter und setzt auf eine verstärkte innerkoreanische Zusammenarbeit. Der neue Präsident Moon Jae-in lehnte bei seiner Vereidigung Ende Februar indirekt jeden Druck auf Nordkorea ab. Ich werde mich für eine Politik für Frieden und Wohlstand einsetzen. Erstens, alle Fragen will ich durch Dialog lösen. Zweitens, hat für mich Vorrang, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen. Drittens werde ich mich um internationale Zusammenarbeit bemühen. Der neue Präsident von Südkorea ist gegen Wirtschaftssanktionen und gegen Militärschläge. Er scheint sein Land mehr als Vermittler zwischen Nordkorea und den USA zu sehen und nicht als Verbündeter von Amerika. Viele Südkoreaner werfen Washington vor, nicht genug getan zu haben, um die Eskalation einzudämmen und haben sich bereits mit der nordkoreanischen Bombe abgefunden. Einige südkoreanische Politiker verfolgen sogar ihren eigenen Nationalismus, frei nach dem Motto, immerhin ist es eine koreanische Bombe. Dieses Denken sei gefährlich, warnt Gary Samore vom Londoner Institut für strategische Studien. Erstens, wenn wirklich ein Krieg auf der koreanischen Halbinsel ausbricht, dann kann Nordkorea mit mehr Atombomben auch mehr Schaden anrichten. Zweitens, je mehr Bomben Nordkorea hat, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zumindest das Spaltmaterial an andere verkauft. Drittens, je mehr Bomben Nordkorea hat, desto schneller werden auch Südkorea und Japan eine Atomwaffe besitzen. Genau diese Sorgen treiben die Vereinigten Staaten und die regionalen Nachbarn dazu, Nordkorea zur Aufgabe seines Atomprogramms zu bewegen. Pjöngjang könne seine Isolation nur überwinden, wenn es keine Atomwaffen entwickelt, so lautet ihre Botschaft, dann werde man dem Regime auch bei seinen wirtschaftlichen Problemen helfen. Die Russen möchten gerne Eisenbahnstrecken und Kraftwerke bauen, amerikanische und europäische Firmen wollen Kohle, Kupfer und Uran schürfen. Aber Nordkorea argumentiert öffentlich niemals wirtschaftlich, denn dann müsste es sein Versagen als angebliches Arbeiterparadies eingestehen. Der nordkoreanische Botschafter in Berlin, Pak Yeon-bo, zieht lieber andere Parallelen. Wir fühlen uns von den USA genauso wie der Irak mit einem Krieg bedroht. Erstens haben uns die Vereinigten Staaten als Achse des Bösen bezeichnet. Zweitens haben sie unser Land zum möglichen Ziel eines atomaren Erstangriffs gewählt. Deswegen fühlen wir eine Kriegsbedrohung. Aber unser Standpunkt ist, wer zum Tod bereit ist, den kann man nicht besiegen. Aber bisher hat Washington eine Invasion ausgeschlossen. Zwar verabscheut Präsident Bush nach seinen eigenen Worten den Despoten Kim und würde das verbrecherische Regime in Pjöngjang gerne stürzen sehen. Aber zu einem Krieg auf der koreanischen Halbinsel ist Bush nicht bereit. Denn ein solcher Waffengang könnte, anders als im Fall des Irak, leicht in einem atomaren Inferno enden. Irreführend sind die nordkoreanischen Argumente auch dort, wo sie die eigene Verantwortung für die Krise verschleiern. Denn es sieht ganz so aus, als ob die Kader und Generäle in Pjöngjang ungeachtet aller Versprechen in der Vergangenheit ihre Atomwaffenpläne immer weiter verfolgt haben. Im vollen Bewusstsein, dass sich die USA auf diese Weise am besten vorführen lassen. Altaußenminister Henry Kissinger warnte deshalb kürzlich davor, sich auf die nordkoreanische Forderung nach direkten Gesprächen einzulassen und einen Nicht-Angriffspakt zu unterschreiben. Zitat: Ein solcher Vertrag käme einem Eingeständnis der USA gleich, wonach eine besondere Bedrohung einer besonderen Vereinbarung bedarf. Pjöngjang kalkuliert, dass es durch die Stigmatisierung der USA den Vertrag allein wegen seiner Existenz dazu benutzen kann, die Amerikaner der Verletzung seiner Bestimmungen zu beschuldigen. Jegliche amerikanische Stationierung in einem nahegelegenen Land wie Japan oder Südkorea, jede normale Truppenbewegung oder welche Politik auch immer die erfinderische nordkoreanische Diplomatie sich aussucht, gerät somit zu einem neuen Spielchen, das eine weitere Runde atomarer Erpressung auslöst. Bilaterale Verhandlungen zwischen den USA und Nordkorea bergen nach Ansicht von Henry Kissinger zwei weitere Fallen. Zum einen würde Südkorea jeglichen Stillstand den USA vorwerfen und das Verhältnis zwischen Seoul und Washington weiter vergiften. Zum anderen könnte Pjöngjang sich als Sprecher des koreanischen Nationalismus aufspielen und Südkorea als amerikanische Marionette diskreditieren. Aber sollte Kim Jong-il tatsächlich vor allem als koreanischer Nationalist handeln, dann würde Washington in seine Falle tappen, wenn es dessen Forderung nach direkten Gesprächen erfüllte. Der inoffizielle Sprecher der nordkoreanischen Regierung, Kim Jong-chol, die einzige analytische Quelle aus dem Umfeld des Regimes, sieht den Despoten in Pjöngjang trotzdem in jedem Fall als Sieger. Sollten die USA nicht mit Nordkorea verhandeln und keinen Nichtangriffspakt unterschreiben, dann wird Nordkorea dies als Rechtfertigung benutzen, sich Atomwaffen zuzulegen. Auch wenn die USA den Nichtangriffspakt unterschreiben, kann Nordkorea den amerikanischen Faktor neutralisieren, denn nach einem solchen Vertrag sind US-Truppen in Südkorea überflüssig. So oder so, Kim Jong-il ist der Gewinner. Die Zeit ist auf seiner Seite. Wir brauchen keinen Regimewechsel in Pyongyang, sondern in Washington. Wie zutreffend diese Analyse zumindest teilweise ist, konnte man Mitte März beobachten. Da deutete US-Verteidigungsminister Rumsfeld aus heiterem Himmel an, die Vereinigten Staaten könnten ihre Soldaten in Südkorea entweder von der Grenze zurückziehen oder ins Hinterland verlegen oder sie ganz aus Korea abziehen. Dahinter stecken Überlegungen, dass Washington militärisch flexibler werden will, durch stationierte Soldaten zu leicht erpressbar ist und in jeden koreanischen Konflikt automatisch hineingezogen wird. Außerdem sind die US-Truppen die Ursache eines wachsenden Anti-Amerikanismus in Südkorea. Vor allem jüngere Menschen fordern seit langem ihren Abzug. Rumsfeld dürfte sich deshalb gewundert haben, wie geschockt man in Südkorea auf seine Worte reagierte. Präsident No und mehrere Minister forderten die Vereinigten Staaten sofort händeringend zum Bleiben auf. Das Bündnis müsse jetzt mehr als je zuvor erhalten bleiben. Vermutlich erst in diesem Moment dämmerte der südkoreanischen Elite, welche Motive Nordkorea in Wirklichkeit antreiben könnten. Denn ohne amerikanischen Schutz wäre Südkorea viel erpressbarer als bisher. Der Norden könnte den Gang der Dinge viel leichter beeinflussen und weitreichende politische und wirtschaftliche Forderungen durchsetzen. Ein Indiz mehr dafür, wie kurzsichtig und naiv die Entspannungspolitik des letzten südkoreanischen Präsidenten Kim Dae-jung gewesen ist. Der Trierer Ostasien-Experte Hans Maul. Die Sonnenscheinpolitik von Kim Dae-jung ist vorläufig gescheitert. Wir müssen uns ja auch klar machen, es gab Vereinbarungen zwischen Süd- und Nordkorea, ganz klare vertragliche Vereinbarungen, die das, was Nordkorea jetzt gemacht hat, nämlich ein zweites Nuklearprogramm aufzulegen, eindeutig untersagen. Also es gibt auch einen Vertragsbruch des Norden gegenüber dem Süden. Und das ist natürlich ein erheblicher Rückschlag für die Sonnenscheinpolitik. Auch in Tokio ist man vor diesem Hintergrund vorsichtiger als in Seoul. Einerseits möchte Japan die Akte Nordkorea 60 Jahre nach Kolonial- und Kriegszeit endlich schließen und will diplomatische Beziehungen aufnehmen. Daher ist man auch grundsätzlich bereit, bis zu 10 Milliarden Euro Entschädigung zu zahlen. Andererseits wappnet man sich gegen die militärische Bedrohung aus Pyongyang mit der Modernisierung seiner Luftwaffe sowie eigenen Spionagesatelliten und plant, einen Raketenschutzschirm aufzubauen. Junji Yanai, der letzte Botschafter Japans in Washington, meint, es ist sehr gefährlich für uns, Kim Jong-il Geld zu geben, ohne dass sich die Natur seines Regimes ändert. Denn wir müssen damit rechnen, dass er unser Geld für militärische Zwecke benutzt. Bleibt noch ein letzter Aspekt der nordkoreanischen Atombombe. Falls Kim Jong-il sich wirklich als koreanischer Nationalist versteht, dann dienen Aufrüstung, Atombomben und Raketen nicht nur seinem Platz in den Geschichtsbüchern von Korea, sondern auch seinem Machterhalt im Inneren. Denn wenn der Diktator der Elite ihren Lebensstandard nicht mehr garantieren kann, wird man ihn fallen lassen. Zum anderen ist der Nationalismus die einzige Nahrung, mit der das totalitäre Regime das isolierte Volk davon ablenken kann, dass es sonst nichts zu essen gibt. Der koreanisch-amerikanische Missionar Douglas Shin, der sich um nordkoreanische Flüchtlinge in China kümmert, meint, Nordkorea bewaffnet sich nicht nur mit der Atombombe, um sich vor einem Angriff von außen zu schützen, sondern sie benutzen sie als die ultimative Waffe, um die diktatorische Kontrolle im Inneren zu verlängern. Diese Kontrolle scheint nicht mehr so gut zu funktionieren wie früher. Bei der letzten Atomkrise 1993-94 vergingen 18 Monate, bis das Regime die Eskalation auf die Spitze getrieben hatte. Diesmal hat Kim Jong-il sein Pulver nach nur 3 Monaten fast verschossen. Und anders als vor 10 Jahren zeigt der Flüchtlingsstrom nach China, dass die Kim-Diktatur ihren Rückhalt in der Bevölkerung verliert. Das Säbelrasseln aus Pyongyang ist deshalb nicht unbedingt nur ein Zeichen nationaler Stärke. Es könnte auch Ausdruck einer wachsenden Unruhe von Kim Jong-il sein, dass seine Strategien nicht schnell genug zum Erfolg führen, um sich dauerhaft an der Macht zu halten. Das war Hintergrundpolitik. Heute Nordkoreas Spiel mit dem atomaren Zündholz oder wie Kim Jong-il lernte, die Bombe zu lieben. Eine Sendung von Martin Fritz, Redaktion Claudia Sanders. Nach den 19 Uhr Nachrichten folgen hier die Kommentare, unter anderem zur Reformdiskussion in Deutschland. Deutschlandfunk. Uhr, die Nachrichten. US-Präsident Bush und der britische Premierminister Blair sind entschlossen, den Irakkrieg bis zur Entmachtung von Saddam Hussein fortzusetzen. Wie lange dies dauere, sei völlig unerheblich, sagten beide übereinstimmend bei einer Pressekonferenz in Camp David. Wichtig sei allein, dass das Ziel erreicht und das irakische Volk befreit werde. Bush und Blair forderten zugleich den UNO-Sicherheitsrat auf, das Hilfsprogramm Öl für Lebensmittel wieder aufzunehmen. Im kurdischen Nordosten des Irak begannen die US-geführten Truppen mit dem Aufbau einer zweiten Front. Auf einem Flugplatz wurden etwa 1000 Fallschirmjäger abgesetzt. Bagdad wurde den ganzen Tag über bombardiert. Korrespondenten berichten von zahlreichen, teils sehr heftigen Detonationen im Zentrum und in den Vororten. Nach irakischen Angaben wurden wieder mehrere Zivilisten getötet.